Ich möchte euch was sagen. An manchen Tagen ist es eben nicht immer alles nur Sonnenschein und nach Freude schreien. Und mit einem Blick auf die eigenen Narben gönnt man keinem das Lächeln auf den Lippen. Das verzückte Blicken nach Geschichten, die sich vielleicht am Ende dieses Lebens in einer Diashow abrichten. Unperfekt hinter einer perfekten Fassade versteckt, die mit korrektem Intellekt verdeckt, dass tausend unperfekte Male ich mich selber betrogen habe. Vielleicht hat es viel damit zu tun, dass man nach Perfektionismus strebt. Sich die Fehler lieber nicht eingesteht und seine Seele sorgsam mit Selbstwertversuchen belebt und damit die Wahrheit mit "So kann ich doch auch sein" verdreht und niemand merkt es.